Eng mit der Schicksalsbindung hängt der Erhalt der Vollkommenheit in der Sippe zusammen. Das heißt, dass in der Sippe ein machtvoller, in allen Mitgliedern gleichermaßen wirkender Ordnungssinn darüber wacht, dass jeder, der zur Sippe gehört, ihr auch erhalten bleibt, auch über den Tod hinaus. Denn die Sippe umfasst sowohl die Lebenden als auch die Toten. Gewöhnlich bis in die dritte und manchmal sogar noch bis in die vierte und fünfte Generation. Wenn daher der Sippe ein Mitglied verloren geht, zum Beispiel weil ihm die Zugehörigkeit abgesprochen wird, oder auch nur, weil es vergessen wird, dann gibt es innerhalb der Sippe ein unwiderstehliches Bedürfnis, die verlorene Vollkommenheit wiederherzustellen. Das geschieht, indem das verlorene Mitglied durch ein anderes, späteres über Identifizierung gleichsam wiederbelebt und vertreten wird. Auch dieser Vorgang läuft unbewusst ab. Und auch hier trifft die Last, die Vollkommenheit wiederherzustellen, in erster Linie die Kinder. Ich bringe dazu ein eher vordergründiges Beispiel. Ein verheirateter Mann lernt eine andere Frau kennen und sagt der ersten: Ich will nichts mehr von dir wissen. Wenn er dann mit seiner neuen Frau Kinder hat, wird ein Kind die verlassene erste Frau vertreten und den Vater vielleicht mit dem gleichen Hass bekämpfen, den die Verlassene hat, oder sich mit der gleichen Traurigkeit wie die Verlassene von ihm zurückziehen. Es weiß aber nicht, dass es die Ausgeschlossene vergegenwärtigt und zur Geltung bringt. Und seine Eltern wissen es auch nicht.